Der kleine Tut. Es war ein stürmischer Tag in der Abenteuerbucht. Dunkle Wolken zogen über den Himmel und ein starker Wind wirbelte die Blätter der Bäume und Büsche über den Strand. Ein kleiner Uhu steckte seinen Kopf aus dem Astloch eines großen, starken Baumes, der in der Nähe des Steilufers stand. Neben ihm tauchte ein großer, ausgewachsener Uhu auf. Doch der Sturm nahm weiter zu. Der Baum knackte, neigte sich zur Seite. Der große Uhu scheuchte den Kleinen aus dem Astloch, gerade noch rechtzeitig, bevor der Baum umfiel. Verstört sah der kleine Uhu sich um. Unruhig tapste er auf und ab, bis aus einem schmalen Astloch ein Flügel erschien. Erleichtert lief er hinüber und schmiegte sein Köpfchen an die Federn, bis ein Windstoß ihn packte und davonwirbelte. Rubble war heute früh auf dem Pfoten und kroch aus seiner Hundehütte. Ich hab einen Riesenhunger. Huch, sowas. Ich hab gedacht, da kam was geflogen. Rubble machte sich auf den Weg zum Frühstück. Deshalb sah er den kleinen Uhu auch nicht, den der Wind jetzt genau vor die Hundehütte von Chase wehte. Wer ist da? Wer ruft? Ach so, alles klar. Du warst das. Du hast mich gerufen. Kleiner Spaßvogel. Moment, was machst du hier? Du bist noch ein Baby, ein Uhu-Baby. Wie heißt du denn, Kleiner? Der kleine Uhu flatterte auf Chase' Nase. Ach so, ich verstehe. Du bist der kleine Tut. Ja, so nennen wir dich ab jetzt. Der kleine Tut. Ist was passiert? Gut, dass du zu mir gekommen bist. Der kleine Tut schlug aufgeregt mit den Flügeln und flatterte los. Halt, warte auf mich! Dabei sah er sich immer wieder um. Er wollte, dass Chase mit ihm kam. Zeig mir den Weg, kleiner Tut. Der kleine Uhu führte Chase zu dem Steilufer, wo der umgestürzte Baum lag. Ach so, der Baum ist also das Problem? Chase betrachtete den abgebrochenen Baumstumpf. Der ist im Sturm umgefallen. Doch der kleine Uhu pickte mit seinem Schnabel an dem dicken Stamm herum. Gleich neben einem kleinen Astloch. Hast du Spaß am Klopfen? Was denn? Aus dem Astloch erschien ein Flügel. Ist da noch ein Uhu drin? Chase blinzelte durch das Astloch und entdeckte den großen Uhu darin. Er sitzt fest, aber ihm ist nichts passiert. Keine Sorge, das ist ein Fall für Chase. Ich buddle einfach ein Loch unter dem Baum, dann kann der Uhu raus. Aber der Baum geriet dadurch in Bewegung und rutschte auf das Steilufer zu. Nein! Dicht am Abgrund blieb er liegen. Aufgeregt flatterte der kleine Uhu hinterher. Keine Angst, kleiner Tut. Ist ja noch mal gut gegangen. Ich werde verhindern, dass der Baum ins Wasser stürzt. Wir brauchen die Paw Patrol. Woo! Chase nahm den kleinen Uhu mit zurück zur Zentrale, wo Ryder an seinem Quad schraubte. Ryder, der kleine Tut hat ein Problem. Der kleine was? Der kleine Tut, mein Freund, der Uhu. Wer? Oh ja, schon klar, der kleine Tut. Was hast du denn für ein Problem? Aufgeregt wedelte der Kleine mit seinen Flügeln. Er sagt, ein Baum ist umgefallen, unten am Steilufer. Und ein Uhu sitzt darin fest. Und wenn wir nicht bald was unternehmen, dann stürzt der Baum mit dem Uhu ins Meer. Na sowas, Chase. Du sprichst ja die Uhu-Sprache. Naja. Ryder nahm den Uhu auf die Hand. Keine Angst, kleiner Tut. Kein Einsatz zu groß, keine Pfote zu klein. Und auch kein Uhu zu klein. Er setzte den Kleinen auf Chase' Kopf. Paw Patrol zur Zentrale. Ryder, auf uns! Die Fellfreunde ließen alles stehen und liegen, als die Chips an ihren Halsbändern blinkten und liefen geradewegs zu dem gläsernen Fahrstuhl der Einsatzzentrale. Nur Marshall, der kleine Dalmatiner, hatte es wieder einmal ein bisschen zu eilig. Halt, wartet auf mich! Und rannte direkt auf Chase zu. Pass auf den! Zu spät. Klein Tut auf. Aber dem kleinen Uhu war nichts passiert. Jetzt setzte sich der Fahrstuhl in Bewegung und brachte die Fellfreunde und Tut nach oben in die Einsatzzentrale zu Ryder. Unterwegs schlüpften alle in ihre Anzüge. Die Helfer auf vier Pfoten sind bereit! Wir müssen dem kleinen Uhu unbedingt helfen. Ein Sturm hat den Baum umgestoßen, in dem der Uhu wohnt. Und noch ein Uhu sitzt in einem Astloch fest. Das ist ja furchtbar. Wir müssen helfen. Der Baum ist bis ans Steilufer gerutscht und kann jeden Moment ins Wasser fallen. Chase, wir brauchen dich und deine Seilwinde, damit der Baum nicht noch weiter abrutscht. Das ist ein Fall für Chase. Und außerdem sprichst du die Uhu-Sprache. Chase spricht die Uhu-Sprache? So ganz richtig spreche ich sie nicht. Ich weiß nur, was der kleine Tut meint. Rubble, du hebst unter dem Baum ein Loch aus, damit der Uhu raus kann. Rubble ist der Retter! Alles klar, die Helfer auf vier Pfoten legen los. Ryder ließ sich an der großen Stange hinab, bis nach unten zu seinem Quad. Chase dagegen lief mit dem kleinen Tut zu der Rutsche und gemeinsam sausten sie die vielen Kurven hinunter, bis sie im Polizeiauto des Schäferhundes landeten. Auch Rubble machte sich jetzt auf den Weg und rutschte zu seinem gelben Bagger mit der großen Schaufel. Sie würden den Uhu schon befreien, da waren sich alle ganz sicher. Hintereinander fuhren sie so schnell wie möglich los, geradewegs zum Steilufer, das glücklicherweise nicht weit weg war. Dort angekommen, parkten sie ihre Fahrzeuge und liefen sofort zu dem Baum hinüber, der ziemlich nah am Rand der Klippe lag. Das ist er. Ich hatte den Uhu in dem Astloch gesehen. Hört mal. Hu, hu. Die Antwort kam sofort. Wow, Chase, du sprichst ja wirklich die Uhu-Sprache. Na los, befreien wir den Uhu aus dem Baum. Siehst du, Kleiner, die Helfer auf vier Pfoten schaffen das. Kleiner Tut? Der kleine Tut hockte ein Stück entfernt auf einem Felsen und versuchte verzweifelt, die Augen offen zu halten, die ihm immer wieder zufielen. Der kleine Tut scheint müde zu sein. Kein Wunder, Eulen sind nachts wach und schlafen am Tag. Außerdem ist er noch ein Baby. Und das war nun tief und fest eingeschlafen. Doch dabei fiel es von dem Felsen. Oh oh. Mit einem Satz war Chase bei ihm und fing das Uhu-Kind mit seiner Polizeimütze auf. Gut gemacht, Chase. Gut gefangen! Behutsam legte Chase seine Mütze und den kleinen Tut auf den sicheren Boden. Oh, schlaf gut, mein Kleiner. Dann lief er leise zu seinem Polizeiauto. Wuff, Seilwinde! Chase zog das Seil bis zu dem umgestürzten Baum und befestigte es an einem dicken Ast. Eingehakt! Dann sprang er hinter das Steuer, spannte das Seil und zog den Baum langsam vom Boden weg. Rubble, du bist dran. Hol etwas Erde unter dem Baum raus. Vielleicht kann der Uhu aus dem Astloch klettern. Aber sei vorsichtig. Rubble ist der Retter! Schaufel! Schnell buddelte Rubble ein Loch in den Boden und nun wachte auch der kleine Tut wieder auf und flatterte ängstlich um die Bulldogge herum. Und auch der große Uhu war ziemlich aufgeregt. Keine Sorge, wir holen dich da raus. Aber noch war es nicht geschafft. Im Gegenteil. Vorsicht, Rubble, der Baum rutscht ab. Mein Auto auch. Ich muss irgendwas zum Abstützen finden. Ein Stein. Immer schneller rutschte der Baum auf das Steilufer zu. Aber da hatte Chase sein Auto schon gegen einen dicken Stein gelenkt, der dem Wagen Halt gab. Alles gut, aber wir müssen den Uhu ganz schnell da rausholen. Ich weiß auch wie. Moment. Rubble flitzte zu seinem Bagger und lenkte ihn genau neben den Baum. Dann fuhr er seine Schaufel aus und schob sie unter den Stamm. Ja! Jetzt konnte er ihn ein Stück anheben, während Chase das Seil seiner Winde so straff wie möglich hielt. Das müsste genügen. Komm raus, Uhu! Der große Uhu zwängte sich durch das Astloch. Ja, er ist frei! Doch nun riss das Seil, der Baum stürzte über das Steilufer in die Tiefe und landete im Meer. Oh je, das war knapp, kleiner Tut. Dankbar flatterte der kleine Uhu um Chase' Nase herum, während der Große nicht von seiner Seite wich. Das war doch gar nichts. Wisst ihr was? Ich glaube, das ist nicht nur irgendein anderer Uhu. Ich glaube, das ist die Mama vom kleinen Tut. Ja, Ryder, du hast recht. Chase, du hast Tut gerettet und seine Mama. Und die schmiegte sich jetzt einmal kurz ganz dicht an Chase. Hallo, Uhu-Mama. Das habe ich auch verstanden, Chase. Sie hat sich bei dir bedankt. Habe ich doch gern gemacht. Hilfe holen ist ganz leicht. Ein Hu reicht. Der kleine und der große Uhu flatterten gemeinsam zu dem abgebrochenen Baumstumpf hinüber. während die Fellfreunde sich abfahrbereit machten. Das habt ihr gut gemacht. Können wir jetzt fahren? Einen Moment noch. Chase lief noch einmal zu den beiden Uhus hinüber. Wo wollt ihr jetzt wohnen? Doch Chase hatte schon etwas entdeckt. Ich weiß. Er zeigte auf einen hohen Baum mit einem großen Astloch. Das ist ein starker Baum. Wollt ihr es versuchen? Und ob die beiden das wollten. Das Astloch sah nämlich sehr gemütlich aus. Chase fiel die Trennung von den beiden ziemlich schwer. Rubble versuchte, ihn zu trösten. Na ja, wenigstens weißt du, wo sie sind. Du kannst den kleinen Tut immer mal besuchen. Ja, das stimmt, das kann ich. Was ist das für ein Geräusch? Es kam eindeutig aus dem Astloch. Wie sagt man, schlaft gut auf Uhu? Huhu, glaube ich. Huhu. Huhu. Huhu, kleiner Tut. Huhu. Die drei ließen die beiden schlafen und machten sich auf den Heimweg. Und sie freuten sich schon jetzt auf ihr nächstes Abenteuer.